Menschen nicht mit. Die Wirtschaftsblase, sie wird größer, kommt der große Knall. Die Gier wird bald zum Ereignis, macht sich bereit für den freien Fall. Stellt euch euer Versagen, denn das sind die Konsequenzen.